Ich gehe in die Stadt, alle Schaufenster sind bunt plakatiert. Leute rennen hin und her und ich bin irgendwie irritiert. Bis ich mit der Masse in den Kaufhof geh und verzweifelte Menschen an den Wühltischen seh. Badeanzüge, Shorts und Unterhosen. Vieles von dem Scheiß würde ich nicht mal mehr verlosen. Auf alle Zeilen klebt das rote Etikett auf die Hälfte reduziert. Und die Wilma sagt zum Fred: Meinst du nicht, das wäre nett? SSV, Sommerschlussverkauf. Verspielt das ganze Zucker, mir Mann meint, sie sei verrückt. Sieh da, das ist meins, das hab ich mir ausgesucht. An den Tischen wird geschoben, geschimpft und laut geflucht. Am Abend wird die Beute noch einmal bestaunt. Wir haben Schlussverkauf, wir sind gut gelaunt. Nach Neujahr, es hat geschneit. Keine Spur von Winterschlaf. Ich fühl mich irgendwie tierisch breit. Ob das wohl daran liegt, dass ich sie seh, dick verpackt und nass geschwitzt, ganz egal wie ich mich dreh. Rempelt mich ein Einkaufstütenträger seitlich an, bis ich umgeworfen werde. Auf mir liegt ein Mann. Schulden und hab's eilig, keucht er und ist wieder fort. Und noch liegend höre ich, wie ein kleiner Junge quengelt: Was, wie kaufst du mir das Board? WSV, Winterschlussverkauf. Frau Schmidt, das ganze Zück, doch ihr Mann meint, sie sei verrückt. Sieh da, das ist meins, das hab ich mir ausgesucht. An den Tischen wird geschoben, geschimpft und laut geflucht. Am Abend wird die Beute noch einmal bestaunt. Wir haben Schlussverkauf, wir sind gut gelaunt. Ja, SSV, Sommerschlussverkauf. Frau Schmidt, das ganze Zück, doch ihr Mann meint, sie sei verrückt. Ja, das ist meins, das hab ich mir ausgesucht. An den Tischen wird geschoben, geschimpft und